schaut euch unser Land an. Was für ein Anblick. Wir haben euch gewarnt, dass diese Scheiße überhand nimmt. Deutschland am Ende, der Traum krimineller. Konflikte überall, es eskaliert hier immer schneller. Und ich frag mich, was muss erst passieren, damit sie wach werden? Seht so viele Menschen hier bei Tag und bei Nacht sterben. Bitter. Fast jeden Tag wird irgendwo ein Kind missbraucht. Und ihr sitzt vorm PC und regt euch über Patrioten auf. Doch was erwarte ich? Die Masse ist total zersetzt, unerzogen, programmiert das Volk im Westen fast ersetzt. Hier sieht man Schulen, wo kein Kind mehr Deutsch spricht, wo eine Subkultur zu einer Leitkultur durchbricht. Keine gute Aussicht. Die Scheiße wird gesteuert, kontrolliert und finanziert von Massenmedien befeuert. Uns geht es gut, Junge, dass ich nicht lache. Der Fall Europas ist beschlossene Sache. Es ist soweit, Zeit für den Aufstand. Das Volk steht nun bereit für den Aufstand. Eure Herrschaft ist vorbei nach dem Aufstand. Zeit für den Aufstand, Zeit für den Aufstand. Also Bruder, reih dich ein für den Aufstand. Glaub mir, es ist nicht mehr weit bis zum Aufstand. Und am Ende sind wir frei, ja ich glaub dran. Zeit für den Aufstand, Zeit für den Aufstand. Aufstand. Habt ihr echt gedacht, dass der Deutsche sich wegduckt? Einfach wegguckt, aufgibt und den Dreck schluckt? Niemals. Wenn es sein muss, dann formieren wir uns neu im Osten. Vereintes Bollwerk, wir verteidigen den letzten Posten. Damit die Kinder wieder eine Zukunft haben und nicht verkommen zwischen Gender und Migrantenwahn. Bruder, reich mit deiner Hand. Das hier ist Widerstand, meine Heimat, meine Werte, meine Leute, mein Land. Der Ruf der Pflicht verbreitet sich, ihr könnt uns nicht aufhalten. Zensiert, was ihr wollt, wir werden niemals unser Maul halten. Nehmt uns unser Geld, verbreitet Lügen in den Medien. Der ungebremste Freiheitsdrang ist nicht mehr zu erledigen. Wir fordern diese Zeit, in der alles noch anders war. Unsere Heimat ist zu keinem Zeitpunkt verhandelbar. Wir schreien es raus, sodass auch ihr es versteht. Es geht um Ehre, das Volk und unsere Identität. Es ist soweit, Zeit für den Aufstand. Das Volk steht nun bereit für den Aufstand. Eure Herrschaft ist vorbei nach dem Aufstand. Zeit für den Aufstand, Zeit für den Aufstand. Also Bruder, reih dich ein für den Aufstand. Glaub mir, es ist nicht mehr weit bis zum Aufstand. Und am Ende sind wir frei, ja ich glaub dran. Zeit für den Aufstand, Zeit für den Aufstand.